Bauernhof ein bisschen über Sangha Nirmojana Sutra geredet. Vielleicht ich mache weiter. Das ist die Yogacara-Tradition. Im nördlichen Buddhismus. Diese Tradition, ich habe mich jetzt in den letzten Jahren besonders mit dieser Tradition beschäftigt. Das ist eigentlich buddhistische Yoga. Zusammengefasst. Und das ist umfangreichste Shastra, Traktat, das es gibt in allen buddhistischen Traditionen über Shamatha und Vipassana. Und wahrscheinlich jetzt im Buddha-Haus werde ich darüber dann unterrichten. Das fasst zusammen die ganze Tradition von buddhistischer Meditation. Auch die Bedingungen und auch die auf Grundlage von der Philosophie von bloß Bewusstsein. Nach dieser Schule, alles was wir erleben eigentlich, ist nur Bewusstsein. Was wir sehen, Elvira ist nur äußere Aspekt von der Bewusstsein. Wie schön. Wie schön. Und eigentlich in der Theravada-Tradition gibt es auch so viel darüber, dass der Geist ist der Vorgänger. Alles, was wir erleben, ist nur Geist geprägt. Aber wie und wie man darüber meditieren soll, es gibt keine klaren Anweisungen. Das findet man nur in dieser Tradition. Prima. Was ist der erste Vers von Dhammapada? Mano Pubangama Dhamma Mano Seta Mano Maya. Was heißt das? Der Geist ist der Vorgänger von allen Phänomenen. Alle Phänomene sind Geist geprägt. Wenn man mit reinem Geist spricht und da und tut, Taten wirkt. Prima, danke. Das, was folgt, ist geistige Glückseligkeit, Sukha. Wenn man nicht mit reinen Taten, Taten wirkt und spricht, was folgt, ist was? Dukkha. Und was ist Sukha? Wer weiß Sukha? Guter Himmel. Dukkha ist schlechter Himmel. Wenn der Geist nicht rein ist, wir leben in schlechten Himmel. Wenn der Geist rein ist, wir leben in guten Himmel. Dann wie lebt man im guten Himmel? Muss man schon richtig Shamatha und Vipassana studieren? Was denkt die Präsidentin? Sie gibt sich Mühe. Bitte? Sie gibt sich Mühe. Heilsam zu denken, zu handeln und zu sprechen. Ja, muss man sich um. Meditation ist sich um reinen Geist kümmern. Um rein heißt werden. Ich immer wiederhole, in der Sanskrit-Sprache, Pali-Sprache gleich, Meditation heißt Bhavana. Bhavana heißt werden. Von dem Sanskrit-Wurzel Bhu. Habt ihr Pali gelernt, Sanskrit? Nein? Ein bisschen. Was heißt Wurzel Bhu? Werden. Bhavana, Meditation. Werden. Werden was? Werden reinen Geist. Und wie wird man reinen Geist? Durch Shamatha Vipassana. Und alle, was der Buddha gelernt hat, sind dann eigentlich die Mittel von Shamatha und Vipassana. Dann wie lernt man am besten den reinen Geist? Indem man alles als geistige Phänomen betrachtet. Das ist Yoga. Deswegen diese Shamatha und Vipassana in der nördlichen Tradition wird auch Yoga genannt. In der Yoga-Tradition, gemeinsam zu allen indischen Traditionen, gibt es äußere Yoga und innere Yoga. Äußere Yoga ist Moralität, Atemübungen, die Asana, die stabile Position des Körpers, Reinigung des Körpers. Und innere Yoga ist Samadhi. Und innere Yoga ist Werden eigentlich. Alles andere ist Vorbereitung von Werden. Ihr habt hier jemanden, der euch auch Pali oder Sanskrit unterrichtet? Ne? Schade, der Platz ist sehr gut. Wenn man die Sprachen lernt, das hilft auch für besseres Verständnis. Und wo hast du Buddhismus gelernt? In Thailand? Oder? Nein, im Stadtzentrum in München. Ja? In der Kema. Ja, da habe ich Meditation gelernt. Und du auch? Nein, ich glaube, ich lerne immer noch. Im Moment bin ich hier. Aber früher hast du geübt irgendwo? Mein erster Kontakt war mit Zen-Buddhismus in der Schweiz. Und Schweizer Lehrer auch. Und Zen-Buddhismus auch prima? Theravada auch prima? Für mich ein sehr, sehr guter Einstieg. Also mit Theravada konnte ich, ja, ich habe, gar nichts anfangen. Ich habe auch als Zen-Mönch angefangen. Ich habe ein Jahr in Japan Zen-Ausbildung gemacht. Warst du in Japan? Ist sehr interessant, die Ausbildung für Mönche. Und für Nonnen, wie sieht es da aus? Die Nonnen und Mönche, manche Klöster sind zusammen. Ja. Ist nicht so. Die nennen in Japan eigentlich gibt es nicht mehr Nonnen und Mönche-Tradition. Das wurde schon vor 150 Jahren wurde das abgeschafft, weil sie hatten in imperiale Revolution, Kaiser, und der Kaiser hat Staatsreligion, das war Shintoismus, und Buddhismus war zeitlang ein bisschen unterdrückt. Und sie waren sozusagen verzwungen, die sich heiraten und so. Dann die japanischen Mönche sind Priester. Ne? Sie machen Ausbildung wie Priester. Und meistens, wenn sie mit der Ausbildung fertig sind, dann sie bekommen auch einen Tempel. Ne? Und dann können sie sich heiraten und können sie dann, so kümmern sich um den Tempel. Der Lehrer dann gibt ein Tempel. Das ist die Tradition. Und welcher Weg ist jetzt der schnellste? Schnellste Weg ist der langsamste. Wir sind, wenn man in Bodhisattva Weg glaubt, schnellste Weg ist der langsamste. Eigentlich in Theravada auch so. Wenn man schnell wird, kommt man nur zu Verwirrung. Heutzutage, die Leute wollen schnell, schnell zur Klarheit kommen, aber das ist eben ein großes Hindernis. Es gibt sehr schöne Geschichte von dem großen tibetanischen Yogi Milrepa. Habt ihr gehört von Milrepa? Der große Yogi, ein von den größten Yogis nach Buddha. Der hat ich glaube, 40 Jahre hat er in verschiedenen Grotten gelebt und tichtig meditiert. Dann in seiner Biografie wird geschrieben, ein Laie kam zu ihm und fragte, was du fragst. Und was hat der Milrepa gemacht? Er hat seine Hose runtergezogen und hat ihm sein Po gezeigt. Sein Po war eine Narbe, so wie Affe. Alles Narbe. Sitzen. Das ist der schnellste Weg. Christian, jetzt heißt du Subhanasiri. Wenn du schnell, schnell zur Klarheit kommen möchtest, das ist der schnellste Weg. Aber er hat 40 Jahre geübt. Und nach der Erleuchtung, der große Meister Matsu, wenn er zur Erleuchtung kam, er hat 20 Jahre lang nicht ein Wort gesprochen, bevor er angefangen hat zu lernen. Der große Meister Nanjian, wenn er zur Erleuchtung kam, zur Klarheit kam, 30 Jahre lang hat er sich zurückgezogen und in den Bergen alleine meditiert, bevor er angefangen hat zu lehren. Heutzutage nicht so viele Matsu, Namjian, Milrepas, aber viele, viele Lehrer und viele, viele streiten, was gut ist, was nicht gut ist, was. Bist du wenn du möchtest, klar, schnell zur Klarheit kommen, einfach tichtig üben, kein anderer Weg. Bist du meditiert, einer, der erleuchtet ist, noch 20 Jahre danach weiter? Weil er will. Erleuchtung ist nur Anfang. In Theravada genauso. Wenn man Sotapanna wird, ist nur ein Anfang. Anfang, welcher Anfang? Wenn jemand Sotapanna ist oder ein erleuchteter Bodhisattva, man sieht diese Welt wie eine Illusion und sieht sich selbst wie eine Illusion. Dann fängt an echte Meditation. Bevor man Sotapanna wird oder erleuchtete Bodhisattva, dann glaubt man, dass dieses Subjekt existiert, Objekt existiert. Dann man glaubt, dass man etwas gelernt hat, etwas weiß, etwas lernen kann. Man hat viele Probleme, viele Unterschiede, viele Streiten. Derjenige, der was erkannt, wirklich erkannt hat, er kann nicht streiten, er kann nicht, er hat keinen Widerspruch. Und das ist nicht leicht zu erreichen. Anfang ist, dass man zur Erleuchtung kommt. Man sieht sich nicht mehr als ein wahres Subjekt und die Welt nicht mehr als wahres Objekt, dann ist man drinnen. So, so Manasiri sollte drinnen sein, dann richtig meditieren. Heutzutage so wenig Leute richtig meditieren. Ihr habt jetzt gute Bedingungen, dann gebt ihr bitte Mühe. Jetzt Jensen, sie will auch Nonne werden. Sie können sie einladen. They can invite you to come here. To become a nun. You want? Ihr habt viel Platz hier, hm? Und habt ihr jeden Tag so Programm. Warum ist die Suchinta so, so müde, so viel zu tun? Weil extra Programm war. Also nicht das normale Programm, sondern ein extra Programm. Und früher war noch eine Nonne, ich habe vergessen die Namen. Ich kann sie von Metavihara. Ayamudita. Mudita. Sie kommt nicht mehr hier? Ja, sie hat uns ja vor 3,5 Jahren verlassen, das Kloster, und ist nach Thailand gegangen. Und ja, wir hatten da große Probleme, weil ohne Bikuni ein Kloster weiterzuführen, die 2 Schülerinnen hatte sie zurückgelassen. Und Aya Suchinta war damals zu Gast hier für die Vasa. Und ich war damals auch im Vorstand, dann haben wir sie gebeten, die Leitung des Klosters hier zu bleiben und die Leitung des Klosters zu übernehmen. Sie wollte eigentlich nach Australien zurück. Sie lebt in Australien? Sie hat schon in mehreren Ländern gelebt und praktiziert, auch in Indien, seit dem Bande Gunaratana hat sie eine Zeit lang gelebt und gearbeitet, dann in Australien, in Burma, in verschiedenen Plätzen auf der Welt. Bei Puneratna in Sri Lanka? Nein, bei Bante Gunaratana. Gunaratna, ja. Gunaratna ist in Amerika. Ja. Und und sie hat dann damals zugestimmt, hier zu bleiben und die Leitung des Klosters zu übernehmen. Und ist jetzt seit 3,5 Jahren Leiterin des Klosters und die Dinge entwickeln sich seither sehr gut. Und Ihre Dira ist dazugekommen und die 2 Anagarikas. Also das Kloster wächst und gedeiht langsam, aber sicher. Und Aya Mudita wollte jetzt letztes sehr, Jahr... Sehr guter Platz hier. Ja. Die Präsidentin. Ja, wir kümmern uns halt um die weltlichen Angelegenheiten. Der Verein in Deutschland ist es ja anders nicht möglich, weil das Kloster ja auch auf Dana-Prinzip. Wie viele Mitglieder sind da? 28. Wir sind ein kleiner Verein. Aber es sind genügend Unterstützer da und auch das Dana-Prinzip, also auch für Nahrung, für alles, es funktioniert hier. Und wir regeln halt so diese ganzen weltlichen Angelegenheiten. Und wir sind aber immer im Kontakt miteinander und besprechen alles. Also das läuft sehr gut. Und vor allen Dingen, weil wir auch jetzt 2012 dieses Vorderhaus dazu, das war vorher getrennt und in Privatbesitz und vermietet und so. Und also das war immer ein bisschen schwierig so. Also um diese klösterliche Atmosphäre einfach zu wahren. Und das war jetzt wirklich ganz gut, dass das dazugekommen ist und das ganze Kloster ist. Und auch das Vorderhaus bietet natürlich jetzt auch die Möglichkeit, dass Mönche kommen können, Jetzt war vor kurzem der Abend. Sie haben jeden Tag Fixprogramm, was gemacht wird, ja? Wir haben die Morgenpuja. Und also wir fangen um 4 Uhr das Meditieren an, bis 6 Uhr und dann ein kleines Chanting und dann unser gemeinsames Frühstück, unseren Frühstücksschrank machen, die arbeiten am Vormittag bis zum Dana. Danach ist eigene Gestaltung, also eigene Übungsphase und am Abend haben wir wieder die Abendpuja mit dem Chanting zusammen. Und dann zwischendrin gibt es halt Vorträge. Während der Wasser machen wir am Samstag Suttenbesprechungen, Suttenlesungen. Und jeder erste Samstag im Monat ist vor. Von Suchinta. Ja. Und was euer Suchinta auch noch macht, ist, dass sie uns halt unterrichtet. Also ich habe den Samaneri unterricht und die Anagarika ist den Anagarika. Das ist sehr wertvoll für uns. Na dann, alle unsere besten Wünsche, dass ihr hier in Frieden, in Verwirklichung von Dharma lebt. Und alle besten Wünsche, dass diese Komitee gut arbeitet. Inge vom Buddha-Haus ist unsere Schatzmeisterin. Aha. Die Elvira ist so wie ich bin ein bisschen. Ne? Die Religion gut, Mathematik schlecht. Sagt man aber. Ich war auch schon Schatzmeisterin. Oh, ja. Ich habe meine Aufgabe. Ich habe meine Aufgabe gut gemacht. Kannst du nachfragen. Bandi, darf ich fragen, wie geht es denn deinem Kloster in Tschechien? Du wolltest da. Ja, es ist sehr, sehr klein, aber es ist eine sehr schöne Umgebung. Ich bin sehr zufrieden und ich bin so mehr selbstständig. Ich gehöre jetzt zu keiner Organisation. Früher in China war ich Mitglied von Fokuanshan. Fakushan, Fokuanshan auch. In Burma war ich mit Pauk. Aber jetzt bin ich sehr selbstständig. Und ich gebe ab und zu Kursen und übersetze. So kann ich leben. Und Leute kommen mich besuchen. Und ich gebe ab und zu Vorlesungen in Prag über das, was ich übersetze. Und naja, das läuft. Und jetzt wir haben auch so Lotus-Gesellschaft in Prag und die wollen jetzt noch, wir haben jetzt zwei Häuser da und sie wollen jetzt ein drittes Haus kaufen und das umbauen für Meditationshalle. Wenn die Meditationshalle da ist, dann wird es schwer. Und jetzt zwei Häuschen sind da. Zweite war Elviras. Die Dinge ändern sich. Die Dinge ändern sich, alles ändert sich. Ja, das ist gut gelaufen am Ende. Ne? Ja, so. Ist das Haus einfach da? Das Haus ist sehr schön. Ja. Der Janko, der hat wirklich sehr gute Arbeit. Und dann wir hoffen, dass er baut auch dann später die Halle. Habt ihr schon den Platz? Am Anfang wir dachten, dass es klappt, aber mit einem Haus, das neben ist. Das wurde mit dem Bulldozer abgerissen. Wir wollten das kaufen, weil ein Haus schon da war. Dann das Gelände, sie müssen erlauben, dass man da baut. Aha. Das ist im Nationalpark, man kann nur bauen, wo schon etwas ist. Das ist zwischen den beiden Häusern rechts. Rechts, diese. Aber das ist sehr kompliziert. Das ist die Bürokratie, haben wir erlebt, ja. sehr, sehr kompliziert. Dann lieber weg, Hände weg. Dann langsam. Ich habe noch was gefunden, aber das ist auch 20 Jahre, niemand hat dort gewohnt und verfault ein bisschen. Und das wäre eine sehr große Investition. Ist das Kloster in der Nähe von Prag? Nein, wenn 100 Kilometer in der Nähe ist, dann ist es in der Nähe. Für tschechische Verhältnisse nicht neben, aber für indische oder chinesische Verhältnisse ist es nicht weit. Ist nicht weit von Prag. Mit einem Auto, wenn man schnell fährt und wenn es nicht in Prag Stau ist, dann eine Stunde. Aber nicht zur Nähe der deutschen Grenze? Es ist mehr Richtung Polen, Riesengebirge, Richtung am Fuß von Riesengebirge. Da sind die Sandsteinfelsen, sehr schön. Das heißt tschechische Paradies, Nationalpark, am Rande von diesem. Es ist ziemlich groß. Elvira hat noch nicht viel gesehen davon. Da sind viele, viele diese Sandsteinfelsenformationen und Bürger, alte Bürger und Chateaus. Sehr beeindruckend. Etwas hast du gesehen davon. Ja, schon einiges. Also im Herbst ist bei uns hier Ordination von Anna Gabica Passada, sie wird Samaneri. Und nächstes Jahr ist geplant, Samaneri Dira, dass hier eine Bikuni-Ordination stattfinden soll. Da ist Aya Sucinta gerade in Planung. Das ist nicht einfach, wenn sie normalerweise diese Bikusanga in den Peruaner-Ländern ist sehr, sehr konservativ. Wir haben schon Zusagen bekommen. Ja? Also 5 Mönche werden ja benötigt, 5 Bikus und 5 Bikunis. Und wir haben schon... Wie ihr weißt, in Sri Lanka und Thailand und Burma auch große Bewegung für die Wiedererlebung. Aber die meisten Mönche sind immer noch dagegen. Bante, wir hatten jetzt erst vor kurzem Besuch von vom Ajahn Dhan von Thailand. Und es ist auch schon ein Zeichen, also, dass er überhaupt ein Bikuni-Kloster besucht hat. Und wir waren sehr froh, er hat auch Dhamma-Talk hier gehalten und es war sehr beeindruckend. Na prima. Ich kenne mich ein bisschen aus mit die Sangha, die Leiter von der Sangha sind sehr, sehr konservativ. Es gab einige, so wie diese Metteya Bhikkhu, der ist schon gestorben. Die waren sehr liberal und haben unterstützt. Aber solche gibt es sehr wenig eigentlich. Was ich jetzt so erlebt habe, aber das ist nur in sehr kurzer Zeit, ist, dass im individuellen Kontakt mit den Bhikkhus, auch aus der Ajahn Chah-Tradition, da sehr viel Wohlwollen und Unterstützung da ist. Aber dass halt keine offizielle Taten vollbracht werden, ja, weil sie ja sonst gegen ihre Linie verstoßen. Das hat Konsequenzen. Aber dass sie im Herzen und von der Haltung her unseren Weg durchaus unterstützen, und das ist für mich sehr viel wert. Brahma Ramz, wie heißt der? Brahma. Ajahn Brahm. Der hatte viele Probleme, habe ich gehört. Ja, er ist abgeschnitten worden von der Tradition, wegen der Bikuni-Ordination. Ja, ist nicht so einfach alles. Aber es wird einfach, also zusehends ist es entspannend. In der chinesischen Tradition ist viel liberaler. In China gibt es mehr Nonnen als Mönche. In Vietnam auch, ne? Vielleicht. auch ja, dieselbe Situation. Vielleicht im Moment noch nicht, aber in Zukunft wird sich auch dahin bewegen. In Taiwan auch gibt es sehr, sehr viele Nonnen, die schon PhD gemacht haben und sehr hohe Ansehen in Gesellschaft haben und eine große Organisation leiten, so wie Zeti. Und gibt es viel mehr Nonnen als in München. German Bikuni wird auch zur Ordination kommen. Sie ist ja vom Phokwan San Tempel und leitet aber in Sri Lanka. Ja, ich kenne sie. Ja, letztes Mal bin ich mit ihr hierher gekommen. In Tschechien gibt es eine Bikuni, Visudi. Sie ist auch schon eingeladen. Sie ist eingeladen auch. Aha. Und wenn es möglich ist. Ich habe ihr jetzt geholfen, irgendwelche Bücher in Taiwan zu drücken, aber ich glaube, sie ist nicht gesund. Hm? Mhm. Ja? Ich weiß nicht. So habe ich gehört. Ich habe eigentlich sehr wenig Kontakt mit ihr. Aber ich habe gehört, sie ist gesundheitlich, es geht ihr nicht gut. Sie hat eine Charitätorganisation. Das funktioniert, ich glaube, ziemlich gut. Sie unterstützt dann die Kinder in Sri Lanka. Sie unterrichtet, ja. Meistens, ich glaube, in Europa, in Deutschland auch, Tschechien, die meisten wollen so eine Sozialdienst unterstützen. Mhm. Für Meditation und so ist sehr schwierig. Ich mache selbst den Sozialdienst in Indien. Hast du gesehen, die Facebook Buddhist Education Project? Kannst du nach sagen? Ja, ich bin kein Facebook. Ich bin froh, wenn ich so mit dem Computer einigermaßen klarkomme für meine Vereinsarbeit, aber ansonsten... Ich habe das nicht gemacht, ich kann überhaupt nicht Computer. Aber jemand hat das für mich gemacht. Sie können nachschauen. Jetzt wird gebaut ein Zentrum. In Maharashtra. Maharashtra. Ich bin verantwortlich für die Erziehung von den Gastenlosen in dieser Region. Buddhisten. In Indien ist eine sehr interessante Lage, weil sie haben diese gastenlosen Leute, sie haben sich millionenweise zu Buddhismus bekehrt. Hm? Ja, sie sind sozusagen von Dr. Ambedkar. Hm? Vielleicht hast du gehört von Dr. Ambedkar. Das war der Justizminister in der ersten indischen Regierung, ein Gegner von Gandhi, von Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi wollte unbedingt, dass diese Unberührbaren bleiben Hinduisten. Hm? Aber der Ambedkar hat immer gesagt, dass es gibt im Hinduismus keinen Platz für diese Leute. Sie wurden immer 5000 Jahre unterdrückt und sie werden nie wirklich akzeptiert. Dann er hat sich selbst zu Buddhismus bekehrt, obwohl er zu dieser Kaste gehörte. War sehr talentiert und hat das Stipendium in Amerika, Harvard Universität, hat er Jura studiert und dann wurde er erster Justizminister und hat er erste indische Konstitution Entwurf gemacht. Deswegen ist er von allen sehr respektiert. Viele Straßen, Ambedkar-Straße, viele in der Nähe von indisches Parlament hat ein Monument auch. Und er hat sich zu Buddhismus bekehrt und millionenweise diese Leute, sie glauben, dass er ein großer Bodhisattva ist und haben sein Porträt noch über Buddha. Oh. Er ist der große Leiter für diese Leute. Sie begrüßen sich auch Jai Ambedkar, es lebt Ambedkar. Sie heißen ihn Bhim, Jaya Bhim. Sie begrüßen sich nicht Namaste, sondern Jaya Bhim. Und haben viel Vertrauen an Ambedkar. Aber Ambedkar, er hatte so eigene Ideen über Buddhismus. Er glaubt nicht an Karma. Er hat gesagt, dass Karma ist, man braucht nicht an Karma zu glauben, um Buddhist zu sein. Das Karma ist nur in Indien ist Rechtfertigung von dieser Unterdrückung und so. An Karma soll man nicht glauben, man soll. Und dann diese Bewegung ist ziemlich politisch. Und ich habe an der Mumbai-Universität ein bisschen unterrichtet, auch diese Yogacara. Dann, weil ich Ausländer bin und zu keiner Kaste gehöre, dann sie haben diese Universität gehört, eine Familie, die heißt Somaya, und das sind Unterstützer von Mahatma Gandhi, traditionell. Sein Großvater war ein von den großen Unterstützern von Gandhi. Ein Industrieller, sie machen Zuckerraffinerien in Indien, Mittel-Indien, Maharashtra. Und dann der Besitzer von dieser Gesellschaft hat mir ein Land, er hat eine Fabrik in Sakarwadi. Und neben der Fabrik hat er ein Land gegeben, das sie wollen bauen für die Arbeiter und für Arbeiterfamilien und die Leute in der Umgebung ein Zentrum für Erziehung von diesen Leuten, weil 80%, das ist Politik da, ja, die Angestellten in der Fabrik sind, 80% sind Buddhisten. Und weil sie waren unterdrückt, früher hatten sie kein Geld, und jetzt, wenn sie Geld haben, gibt es Alkoholismus und Prostitution und viele Probleme. Dann sie wollen, indem sie Buddhisten sind, dann sie wollen, dass sie ein bisschen von Buddhismus lernen. Dann sie haben das Land, weil ich ein Ausländer bin und zu keiner Kaste gehöre, und da in Indien studiert, ich kann die Sprache nicht. Kann ich mit den Leuten verständigen. Dann sie haben das Land gespendet, damit dort was gebaut wird. Dann habe ich in China, Taiwan und so ein bisschen Gelder gesammelt. Etwas haben wir auch in Indien gegeben. Und jetzt wird ein Zentrum gebaut. Da findest du in Facebook Buddhist Education Project. Dann habe ich ein Komitee gegründet, wo auch ein chinesischer Mensch ist, tibetanischer Mensch ist und die Leiter von der buddhistischen Gemeinde in den Gegenden. Und auch dieser Herr Somaya, der Besitzer von dieser Gesellschaft, und die Manager von der Fabrik und so weiter, die sind alle Komitee und verschiedene auch. Mahesh, kennst du, und seine Frau, Maheshji, und die Leiterin von Mumbai Universität, buddhistische Abteilung, alle, die sind dann in der Komitee, und sie kümmern sich daran, wenn ich nicht da bin. Und dann im nächsten Jahr will ich nach Indien, dann sie sagen, dass es gebaut wird. Dieser Entwurf ist sehr schön. Das wirklich ist gemacht von einem von ziemlich berühmten indischen Architekten. Alles ist natürliches Material mit Ziegelsteinen und Holz und Strohdach. Und zwischen den Bäumen wird man sitzen. Sehr schön. Prima. dann kannst du nachschlagen, Buddhist Education Project Sakharwad. Ich habe noch eine Frage zu deiner Aussage vorhin, von wegen Buddhist sein und nicht an Karma glauben. Kannst du da noch, ich habe mir jetzt den Namen von der Person nicht merken können, aber kannst du da noch etwas dazu sagen, wie er das denn macht? Oder versteht? Ich habe nicht so viel seine Werke studiert, aber er denkt, dass der Buddha war, er versteht Buddha als einen Revolutionär, der gegen Kasten gekämpft hat. Und er versteht Buddha als einer, der gesagt hat, dass diese Kaste ist nach dem Geist, nicht nach der Geburt, nach Jati, Gota, Adhyatma. Man wird hoch oder nieder nach dem Zustand des Geistes, nicht nach der Geburt. Und das ist ein Hauptgedanke. Denn dass sie alle haben Zugang zu Reinheit, es gibt keine Kasten, und sie sollen dann, Buddhismus ist, dass sie rein leben, aber er selbst hat sehr viele Vorurteile gegen den Brahmanen. Ist ein bisschen schwierig. Also das ist dann so gemeint, dass praktisch das Karma nur in Bezug auf die Kasten, also dass das... Er interpretiert mehr Karma im buddhistischen, in hinduistischen Sinne. Karma, man wird nach Karma geboren, das ist Schicksal. Also Schicksal im Buddhismus eigentlich, Karma wird nicht als Schicksal verstanden. Der Buddha sagte, Chetana Chetayitva iti Kamma. Das, was man jetzt will, auf der Grundlage von vergangenen Wille, das ist Karma. Aber im Hinduismus Karma ist mehr als Schicksal verstanden. Und er hat das auch so interpretiert. Dass wenn man als in niedrige Kaste geboren wird, dann muss er das akzeptieren. Und dann dienen den höheren Kasten. Aber diese bedingte Entstehung und alles ist auch erklärt auf Grundlage von Karma. Wir werden geboren wegen Karma. Karma ist was? Karma ist Anhäufung von Samskaras. Und wovon kommen Samskaras? Von Nichtwissen. Und wovon kommen Nichtwissen? Von Anhaften. So drehen wir Wesen im Zyklus von Samsara. Von alte Nichtwissen, alte Taten, die werden jetzt diese samsarische Bewusstsein, anhaften an Gefühlen. Neue erzeugt neue Karma, neue Geburt. So sind wir immer in Wandelung, nicht wahr? Herr Elvira denkt auch so. Ja. Wenn man gut tut, hat man gute Wanderung. Wenn man schlecht tut, hat man schlechte Wanderung. Aber immer an Wanderung. Ich hätte auch noch eine Frage, Bante. Und zwar, könntest du das mal erklären? Gemütserlösung und Erkenntniserlösung. Es gibt verschiedene Interpretationen von diesen. Aber Gemütserlösung und Verstand, zum Beispiel Sariputra ist der Beispiel für Panya Vimuti. Erkenntnis, Weisheit. Und Moggallana ist ein Beispiel für Chetovimutti. Hm? Chetovimutti ist basiert mehr auf Samadhi. Hm? Und Panyavimutti ist mehr basiert auf Anupada Vipassana. Der Sariputta hat geübt Anupada Vipassana. Er hat sehr detailliert, weil der Moggallana hat sich mehr als übernatürliche Kräfte in seinem Gang zu. Nachdem sie diesen Samanera Ajita getroffen haben, sie wurden dann als Mönche ordiniert zusammen, Sariputta und Moggallana. Moggallana hat in einer Woche wurde er ein Arahant. Wenn Sie denn die Versen von Ashwajit gehört haben, dass die Dharmas, die von Ursachen kommen, kennst du das? Yedama, Hetu, Pabhavate, Dhamma, die Dharmas, die von Ursache kommen, die Dharmas hat der Buddha erklärt. Und diejenigen, die zu Nirodha kommen, hat er, der große Samana hat er auch erklärt. Der Sariputta war so talentiert, er hat nur diesen Vers gehört und gleich ist er Sotapanna geworden. Weil sie haben richtig Samadhi geübt. Und dann, die zwei waren beide von Nalanda, von demselben Dorf. Sie waren gute Freunde seit Kindheit. Und sie sind zusammen ordiniert bei einem anderen Lehrer. Und sie haben sich zusammen versprochen, dass der Erste zur Klarheit kommt, muss den anderen auch erklären. Und dann der Sariputta erklärt dem Moggallana diese Verse und Moggallana auch gleich kommt zur Klarheit und wird auch Sotapanna auf Grundlage von denselben Versen. Dann gehen sie zu Buddha und Buddha schon weiß, dass jetzt die großen Schüler kommen. Dann ergibt Ordination ohne nur komm, ihr Bhikkhu-Ordination, nicht irgendwelche komplizierte Zeremonie. Einfach komm, ihr Bhikkhu-Ordination. Und dann, der Moggallana braucht nur eine Woche für Arahat werden, der Sariputta zwei Wochen. Und Moggallana hat durch übernatürliche Kräfte hat er dann die vier edle Wahrheiten verstanden, wie sich die Wesen auf Grundlage von Karma, weil er hatte sehr gute Dibbacchakku. Durch Dibbacchakku kann man sehen, wie die Wesen sich durch Karma sterben und wiedergeboren werden. Und er konnte sehen auch seine frühere Geburt, genauso wie Buddha. Und durch dieses Wissen, er ist dann Arahat geworden. Und der Sariputta, hat er meditiert? Er hat die einzelnen Rupas und einzelne Chetasikas in Samadhi, in verschiedenen Stufen von Samadhi analysiert. Und auf dieser Grundlage ist er dann zur Klarheit geworden. Als der Buddha seinen Onkel, diese Dighanaka, unterrichtet hat über Vedana. In diesem Kurs werde ich auch Vedana unterrichten. Vedana Anupassana. Letztes Mal habe ich Kaya Anupassana, jetzt Vedana Anupassana, auf Grundlage ein bisschen von Yogacara. Gut? Pali. Gut. So viel Pali. So viel Pali-Begriffe. Verstehen das alle? Chetovim, sie hat schon erklärt, Chetovim und Gemüt. Gemütserlösung und Erkenntniserlösung. Du kannst auch Pali. Das habe ich halt vor kurzem im Anguttarani Nikaya gelesen und dann war mir das nicht klar, der Unterschied. Thay hat chinesischen Buddhismus gelernt. Taiwan, vietnamesische Tradition ist gleich wie chinesische Tradition. Mit Sanskrit. Hast du Sanskrit gelernt bisher? Ja. Ja, Chinesisch ist die umfangreichste Literatur über Buddhismus, das überhaupt existiert. Chinesische Tripitaka ist fünfmal oder sechsmal größer als Pali Tripitaka. Ein Lämmer nicht genug zu. Bande, wieso ist das viel umfangreicher? Wieso ist das viel umfangreicher? Naja, China ist ein großes Land, eine große Zivilisation. Ja, also, aber ja, den Tacker denkt man ja, das ist ein gesammeltes Werk, also das sind, beinhaltet alle Lehrreden. Aber in der Mahayana-Tradition gibt es so viele Reden und so viele Kommentare und so viele verschiedene Schulen. In Theravada gibt es nur eine Schule. Nur alles ist gleich. Aber in Mahayana so viele verschiedene Schulen. Aber ist das die dann, haben alle eigene Literatur. Ist das dein Kommentarwerk? Kommentare. Das ist so umfangreich. Und Sutras, die Sutras von Mahayana sind viel, viel umfangreicher als Sutras von Theravada. Kann man nicht vergleichen, viel größer und komplex. Das verstehe ich jetzt aber nicht, weil gab es wesentlich mehr Sutren und ob es wesentlich mehr Sutren gab, die jetzt nicht erfasst worden sind und wie kommen die dann aber nach China, also dass das viel mehr sind? Ja, in dem Buddhismus gab es viele, viele Sekten. Theravada ist auch eine Sekte. Es gab 18 Sekten in Indien. Die haben alle verschiedene Sprachen benutzt. Und die größte Sekte war Sarvastiva. Nach China und nach Zentralasien Buddhismus ist durch Sarvastivada gekommen. Und diese Theravada-Tradition ist von Ceylon nach Südasien. Aber das war nur eine von den vielen Sekten, nicht da. Sie glauben, dass es nur orthodoxe Tradition ist, aber historisch ist nicht, gar nicht, kann man nicht glauben. Es gab so viele verschiedene Schulen von Buddhismus, schon in der Zeit von Ashoka, wenn Buddhismus nach Sri Lanka gekommen ist. Aber ich denke, dachte immer, die Lehrreden, das sind die Lehrreden, die über lange Zeit, also mündlich überliefert wurden und die dann im Prinzip niedergeschrieben worden sind. Wie kann es dann da mehr geben? Weil nur in Sri Lanka zusammengefasst. In Pali-Sprache. Und die waren, die Sarvastivada ist in Sanskrit-Sprache und Buddhismus ist Karma. China durch Sanskrit, nicht durch Pali. Niemand hat Pali gelernt in China. Ist ganz unbekannt. Und Pali-Kanon ist unbekannt in China, niemand weiß. Tibet auch. Im Buddhismus gibt es drei große Traditionen. Theravada, chinesische und tibetanische. Früher gab es viele, viele Traditionen. Nur drei sind erhalten. Und die alle hatten eigene Literatur. Und Literatur war mündlich. Erst 500 Jahre. Stell dir mal vor, nach 500 Jahren, wenn jemand was er rezitiert, das Gleiche kann man kaum glauben, nicht wahr? Wenn jemand zum Beispiel die Werke von Shakespeare jetzt rezitiert, so wie es vor 500 Jahren war, wird es genauso sein? Und in den anderen Traditionen ist es dann auch irgendwann, wann sind die denn schriftlich niedergelegt worden? Das war in Sri Lanka, wurde es durch diese Regierung in Aluvihara, wurde, die, hat, die Regierung hat das unterstiftet, gestiftet. Aber jetzt in, zum Beispiel in der chinesischen Tradition, wann wurde das dann niedergeschrieben? Meistens in der Zeit von Shakyas, Hamishka Kuni. Was ist das für eine Zeit? Ja, das ist Zeit von der Shakya-Dynastie, Mathura und Kaschmir. War, ja, wann war das? Das war ungefähr das erste Jahrhundert nach Christus. Okay. Ungefähr zu dieser Zeit auch in Theravada niedergeschrieben. Deswegen in der Mahayana-Tradition wichtig ist nicht so viel die Schriften, sondern direkte Erfahrung. Das wird mehr betont. Was der Buddha gelehrt hat, konnte nicht so systematisch sein. Alle großen Lehrer lernen nicht so systematisch. Das haben die Mönche niedergeschrieben. Der Buddha hat direkt Befreiung gelehrt. Nicht so systematisch wie es in. Das ist klar, das ist von den Mönchen zusammengefahren. Aber vier edle Wahrheiten und achtfacher Pfad ist ja schon mal eine Systematik. Und dann noch die Entstehung, also die bedingte Entstehungskette ist auch sehr systematisch. Und das ist ja alles in den Sutten auch zu lesen. Ist das auch von den Mönchen dann zusammengetragen worden? Da gibt es Traditionen, bestimmt, ja. Die Grundprinzipien sind selber in allen Traditionen. Das reicht ja für uns. Aber die Grundprinzipien muss man realisieren. Aber die Grundprinzipien sind auch anderes, obwohl es das Gleiche wird anderes interpretiert. Bedingte Entstehung wird auch anderes interpretiert. Vier edle Wahrheiten auch anderes interpretiert, obwohl es dasselbe ist. Aber in der Mahayana-Tradition gibt es viel mehr Raum für individuelle Interpretation, weil sie nicht so an die Schriften sich orientieren, sondern mehr direkte Erfahrung. Deswegen der Lehrer hat viel mehr Raum zu entscheiden, was gelehrt werden muss, was wichtig ist, welche Vinaya soll man folgen. In Theravada ist nicht möglich. Der Lehrer ist sehr wichtig in Maya. In der Theravada wird mehr Dharma betont. Beide haben Vorteile. Aber was wahr ist, muss man in eigenem Wert finden. Ist das so? Kann man nur in eigenem Herz finden. Kann man nur in eigenem Herz finden. Fragt sich nur, was Herz ist. Herz ist eine wunderbare Sache, weil es nirgendwo zu finden ist. Deswegen, Elvia muss Weisheit entwickeln. Hm? Wo gibt das Herz? Langsam. Elvia war schon Präsidentin. Nein. Das hat damit nichts zu tun. Nur will ich Mühe geben. Das ist, so klar, ist vielleicht ein Verdienstfeld, aber so der eigenen Praxis ist das jetzt nicht gerade unbedingt dienlich. Er hat viele gute Taten geübt. Sie ist sehr, sehr gute Buddhistin. Viele gute Taten geübt. Ja, und das kommt von Herzen. Das kommt von Herzen. Ja. Vielleicht ist dieses Dasein, habe ich schon gedacht, mehr dazu geeignet, gute Grundlagen zu schaffen. Durch Verdienste, durch gute Taten, durch Entwicklung der Paramis. Also für die Meditationspraxis, muss ich sagen, ist im Haushälterleben einfach zu wenig Raum, wenn ich denke, wie die Erwachten irgendwie, wie lange die gesessen sind mit dem wunden Popo und so. Da muss ich sagen, da bin ich zu eingespannt mit Familie und allem. Das ist wahr. Ja. Also denke ich, so ist auch der gute Buddha, Praxis. Der Buddha hat genau so gesehen. Er hat gesehen, wie man gehemmt ist in Familien. Mhm. Dann ist er in Freie gegangen. Aber für mich sieht es halt auch so aus, das sind die Bedingungen, die in diesem Leben da sind. Ich kann mich dem auch nicht entziehen. Also ich möchte es nicht, die Eltern oder eine behinderte Tochter. Ich kann die nicht einfach sitzen lassen, da würde ich mich auch wieder schlecht damit fühlen. Natürlich. Also so sehe ich halt, ist dieses Leben mehr. Jeder hat Pflichten, ja. Genauso die Mönche und Nunnen wie die Laien, jeder. Und das versuchen mit so gut wie möglich eben zu machen und mit Herz und Verstand bei der Sache zu sein und zu unterstützen, wo es geht. Und vielleicht schafft man damit ja schon Grundlagen. Die Grundlagen sind schon da. Wenn nicht die Grundlagen da wären, würden wir nicht hier sitzen. Nicht wahr? Ja, aber für weiteres Vorankommen so. Da habe ich eine Frage, wie kann man das denn vereinen, so dieses weltliche Leben, sage ich jetzt mal, und die Suche, wenn ich das jetzt einfach mal. Muss man sich für einen Extrem entscheiden, sage ich wenn mal? Man, dazu ist nur eine Antwort. Alle Probleme nach der buddhistischen Lehre kommen von was? Von Nichtwissen. Und alle Lösungen für Probleme kommen von Wissen. Wenn Wissen da ist, alle Widersprüche kann man überwinden. Wenn nicht Wissen, geht nicht. Deswegen alle, in der Tat, alle Lehren von Buddha sind nur Mittel zu Wissen, nichts anderes. Hm? Wenn man Wissen hat, wird man glücklich auch im Familienleben. Hm? Nicht wahr? Aber du sagtest mal, wenn man jetzt nicht Samadhi hat, dann ist es immer konventionelles Wissen oder konditioniertes Wissen. Das ist wahr. Und das meine ich eben, also dass ich einfach in der Meditation nicht so Fortschritte mache, vielleicht bringe ich da auch nicht genügend mit jetzt schon mal, und auch einfach, dass das Haushälterleben so viel Raum einnimmt, dass eben die Meditation nicht solche Fortschritte macht. Und so bleibe ich ja eigentlich immer auf so einer konditionierten, konventionellen Ebene. Und trotzdem kann ich aber auch eine gewisse Zufriedenheit mit den Dingen um mich herum, also diese Entfaltung von, ich sag mal erstmal bei mir Gelassenheit, aber mein Bestreben ist natürlich Gleichmut zu entfalten und also da zu üben, also auf den Ebenen, auf denen ich mich eben bewege, dass ich eben nur auf den Ebenen üben kann. aber da auch eben mir Mühe geben kann, heilsam zu handeln und so eben zu wirken. Weisheit. Alles kann man mit Weisheit lösen. Ja, indem ich mir eben auch, wenn ich jetzt nicht diese Ebene erreicht habe durch die Meditation, dass ich aber trotzdem den Dingen anders begegnen kann, indem ich mir immer wieder das Dhamma vor Augen halte in den Situationen. Im Buddhismus gibt es drei Sorten von Weisheit, die sich ergänzen. Weisheit von Herren, man lernt die Prinzipien, Weisheit von Nachdenken, man denkt danach, man versucht danach zu leben, und dann Weisheit von Meditation. Wenn nur Weisheit von Meditation genügt noch nicht, wenn nur Weisheit von Herren genügt noch nicht, die drei muss man zusammennehmen. Allmählich, wie viel Zeit verbringen wir im Nachdenken über Dharma? Meiste Zeit denken wir über Sachen, die gar nicht mit Dharma verbunden sind. Das hat sich schon verändert. Na dann ist das ist Fortschritt. Und man kommt ja auch immer, um Dharma zu hören, so oft es möglich ist. Wenn man Fortschritte macht, dann man lebt mit Dharma. Wenn man lebt mit Dharma, dann Dharma wird immer klarer. Dann braucht man nicht mehr viel zu suchen, man weiß, was zu tun ist. Und man tut es eher oder später. Dann hat man keinen Zweifel mehr. Und alles prima. Prima. Aber im Haushalterleben ist es halt so schwer, Selbstdisziplin aufzubringen. Also man hätte vielleicht, also ich hätte vielleicht Zeit, aber mir das einzuteilen und mich daran zu halten, wird mir zu Hause viel schwerer. Eigentlich die ganze Lehre von Buddha ist eine Lehre von Disziplin. Sila ist Sila Samvara, Sila Disziplin. Samadhi ist Samadhi Samvara, Samadhi Disziplin. Weisheit ist Weisheitsdisziplin. Besonders Anasava Panya Samvara. Das heißt Disziplin von dem reinen Geist. Das ist die höchste Disziplin. Um diese Disziplin zu erreichen, muss man Sila Disziplin üben und Samadhi Disziplin üben. Die ganze Lehre von Buddha ist eigentlich Lehre von Disziplin. Deswegen Buddha sagt, dass diese Disziplin von Augen Sadhu, Disziplin von Ohren Sadhu, Disziplin von Nase Sadhu, Disziplin von Zunge Sadhu, Disziplin von Geist Sadhu, Sabbato Samuto Bhikkhu Sabbadukha Pamuchati. Der Bhikkhu, der ist Disziplin in allen Fakultäten, der überwindet alles Leid. So sollte man sich bemühen, obwohl es nicht leicht ist. Wir leben ein undiszipliniertes Leben. Das ist unser Problem. Wenn wir das sehen, das ist Weisheit. Wenn wir das nicht sehen, das ist Nichtwissen. Verloren. Der Buddha kann Disziplin in jedem Augenblick üben, deswegen ist er befreit von allen Leiden. Er hat auch sehr lange geübt. Er hat lange geübt. Nicht so wie wir. Deswegen, wir haben noch einige Probleme, aber langsam, langsam kommen wir zu klaren, nicht wahr, Elvira? Ja, langsam. Langsam. Schnell geht es einfach nicht. Ist das klar jetzt? Meine Weisheit wächst nicht auf den Bäumen. Aber wenn die Blumen da sind, die Bienen werden sich schon melden. In der Mahayana-Lehre, sehr, sehr wichtige Lehre, ist von dieser Buddha-Natur. Das ist eine sehr wunderbare Lehre. Wir glauben, dass unsere wahre Sein ist Buddha-Natur in allen Wesen. Und diese Buddha-Natur ist wie Blume, das eigentlich wahre Eigentum von allen Wesen ist. Deswegen, warum muss man alle Wesen respektieren? Warum muss man alle Wesen nicht schäden? Warum muss man alle Wesen gleich behandeln? Weil alle Wesen haben diesen Buddhantum. In Theravada wird nicht so viel von Buddha-Natur gesprochen, aber es gibt zum Beispiel in Anguttara Nikaya gibt es auch die Sprüche, die man so interpretieren, klar interpretieren kann. Die Unreinheiten des Geistes ist nicht unsere Natur. Unsere Natur ist der klare Geist, der keine Hindernisse hat. Die Hindernisse des Geistes haben wir selbst erzeugt. Wenn man so sieht, das ist große Hilfe für die Meditation, große Hilfe für Verständnis von der Lehre. Aber in der Theravada-Tradition ist es sehr konservativ, sie werden es nicht so interpretieren. Sie interpretieren den klaren Geist als Bhavanga. Aber das ist nur eine Interpretation. Und wir würden dich bitten, ob du heute Abend für uns noch einen Dharma-Talk geben möchtest. Ich habe gefragt, was für ein Thema Sie. Ja, vielleicht, wenn du über Vedamal sprichst, wie du vorhin erwähnt hast. Wir würden dir anbieten, dass du drüben in Deverburg dich inzwischen auch ein bisschen zurückziehen kannst, dass das nicht so ein langer. Wir können ein bisschen spazieren gehen. Oder sowas, ja. Das ist eine sehr schöne Umgebung hier. Ein bisschen Pilze suchen. Jetzt gibt es noch keine Pilze. Keine Pilze. Aber haben, Beeren gibt es. Wir dazu. Haben schon einige gefunden. Echt? Ja. Steinpilze. Ich habe das sehr früh. Das ist Nationalsport von Tschechien. Pilze zusammen. Wenn keiner einen findet, der Band. Wir haben nicht für Fußballmeisterschaft qualifiziert, aber für Pilze suchen. Pilze sammeln für den Weltmeister. Okay, dann wir gehen ein bisschen spazieren. Elvira kommt mit auch. Gerne, ja. Und die Jensen. Und dann kriegst du sowieso Putin nach oben sagen, wo wir gerne schreiten. Da kann ich ihre Chance. Und würdest du uns dann noch sagen, wann du den. Dann ich schlage vor um 6 ungefähr. Muss es sehr genau sein?